Halben. Horch, wie rauscht der Bach im Tal. Sieh, schon Störch und Schwalben. Lämmer springen auf den Weiden. Kinder singen voller Freuden. Kuckuck ruft und Nachtigall. Frühling, Frühling überall. Es schlägt eine Nacht.